Bei den 31. Olympischen Spielen gewannen die TFHK-Sportlerinnen und Sportler 7 Medaillen in mehreren Sportarten. Am 12. August errang die Gewichtheberin Lim Jong-sim mit 274 Kilogramm in der Gesamtwertung in der Gewichtsklasse 75 Kilogramm den ersten Platz und wurde zweifache Olympiasiegerin. Am 15. August besiegte der Turner Li Shengwang im Sprungpferd seine Rivalen aus vielen Ländern wie Russland und Japan und erkämpfte eine Goldmedaille. Der Gewichtheber Um Yun-chol belegte in der Gewichtsklasse 56 Kilogramm und die Gewichtheberin Choi Hyo-sim und Kim Guk-hyang in den Gewichtsklassen 63 Kilogramm und über 75 Kilogramm jeweils den zweiten Platz. Die Tischtennisspielerin Kim Song-yi bekam im Dameneinzel und der Schütze Kim Song-guk im 50-Meter-Pistolenschießen der Herren jeweils eine Bronzemedaille.